Herzlich willkommen, Lars Pausen. Herzlich willkommen, Andreas Links. Das ist eine neue Folge Gagreflex Podcast. Wunderschön, ich freue mich, dass wir mal endlich wieder zusammengefunden haben. Du warst lange im Urlaub. Ich war lange im Urlaub. Jetzt gab es aber so viele Tweets, die reingeprasselt sind. Ich glaube, es waren 2 oder 3, dass ich wusste, scheiße, alle Leute fragen sich, wo die neue Folge bleibt. Wir müssen ran. Das ist so eine gesellschaftliche Pflicht, die wir erfüllen müssen. Und das wollen wir doch tun. Es geht darum, dass ihr uns eure Fragen schickt an gagreflexpodcast@gmail.com. Es sind Fragen, die euer Leben betreffen, die euer Liebesleben oder auch euer Freundesleben oder was auch immer betrifft. Und wir versuchen, uns darüber lustig zu machen, ordentlich. Genau. Die Barone Links Pausen sind zurück mit einer neuen Episode, wie wir es einfach krampfhaft versuchen, das zu etablieren. Es wird Zeit, wir brauchen mal irgendwie so ein Wikipedia zu Gagreflex, oder? Ja, ja. Wir versuchen hier krampfhaft so viele Insider zu etablieren und niemand interessiert es. Gagipedia. Gagipedia irgendwie, du fragst ständig, die Frage habe ich doch schon mal gehört oder so. Ist ja nicht so, dass wir es nicht versuchen. Das sind die Klassiker. Die wir ja auch so ein bisschen, irgendwann wollen wir ja T-Shirts drucken und deswegen brauchen wir ein paar Catchphrases, die dann aufs T-Shirt kommen. Stimmt. Also, wir helfen da, wo wir nicht können, und zwar zum Beispiel hier. Willst du hart reinkommen oder ein bisschen? Oh, ich will richtig hart reinkommen, richtig hart. Reinkommen, oh Jesus. So, dann lass mich mal. Ich will doch einfach nur reinkommen. Achso, beidseitig bedruckt, ja, das habe ich natürlich schon wieder vergessen. So, okay, also, wir wollen kein Sex-Podcast sein, das muss man auch mal sagen, aber wir sind halt auch ziemlich gut beim Sex, ne? Also klar, fragt ihr und wollt mehr wissen. Hallo, ihr Süßen, ich habe ein Problem. Oh nee, die Nummer. Ja, hast du schon gehört, die hatten wir schon, ne? Ich habe schon, nee, überflogen. Ich habe einen besonders starken Fetisch für Vorhäute. Boah, ich kann jetzt schon kotzen. Ich mag es dran zu lecken, zu spielen, meine extrem lange Zunge unter die Vorhaut zu stecken, ew. Und so weiter. Ich mag das so gerne, dass ich mich gar nicht mit beschnittenen Typen treffe. Ich frage bei Tinder und Lovoo fast immer sofort danach. Mit einer riesigen trockenen Eichel ohne Haut kann ich wirklich nichts anfangen und es ekelt mich eigentlich fast schon an. Nun habe ich aber fernab von Tinder und Lovoo jetzt einen Jungen in meinem Alter kennengelernt, mit dem ich mich super verstehe. Wir teilen die gleichen Hobbys, die gleiche Weltsicht und haben viel Spaß zusammen, aber noch nicht sexuell. Das Ding ist, dass er mir letztens in einem Nebensatz gesagt hat, dass er Jude ist. Und so dumm das klingt, hat es mich irgendwie traurig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich mit ihm sexuell glücklich werden könnte. Dabei ist er sonst für mich perfekt. Was soll ich tun? Soll ich ihm meinen Fetisch gestehen oder soll ich kein Wort darüber verlieren? Und wenn es soweit kommt, mit dem Sex einfach Augen zu und durch. Liebe Grüße, ein Mädchen, das 19 ist. PS, seid ihr beiden Süßen unbeschnitten. Na, da sind wir doch wieder zurück hier. Was sehr lustig war, ich überfliege ja manchmal die Fragen. Ja. Und habe ich bei ihr nur den ersten Satz gelesen, ich habe ein Problem und bin, das ist kein Spaß, ich habe dann ein bisschen vorgesprungen und habe dann gelesen, ja, ich habe jetzt einen Typen kennengelernt und habe jetzt erst erfahren, dass er Jude ist. Ich weiß nicht, ob ich mich noch mit ihm treffen kann und so. Und ich dachte, das sei wirklich jetzt ihr Problem. Ach so. Das ist ihr Problem. Weißt du, ich habe das mit der Vorhaut nicht gelesen. Okay. Ich habe ein Problem, ich habe jemanden kennengelernt, ich habe mich in sie verliebt und habe jetzt erst erfahren, dass er Jude ist. Also, ich habe schon gedacht, okay, jetzt kommt hier wirklich die Alternative Rights Leute, die quasi auch Hilfe von uns suchen. Ja gut, wir müssen natürlich auch gucken, in welchen Ecken wir noch neuen Hörern forschen. Das muss bitte schön noch uns überlassen sein. Also, Vorhautthema. Ich bin unbeschnitten, das kann ich mal sagen. Oh, geil, ey, kann ich die Vorhaut ein bisschen züngeln? Ja, also kann sich gerne nochmal privat an mich wenden hier. Ist ja auch eigentlich eher die Regel, dass man hier in Deutschland unbeschnitten ist, oder? Ja, ich habe sie schön abgeschnitten, du. Echt? Ja, er war erst vor ein paar Jahren, also vorletzte Woche oder so. Habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt, dann habe ich mir die abgebissen selbst. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Oh, allein wenn ich mir das vorstelle, dass da. Ja, wird das? Das wird doch wahrscheinlich in vielen afrikanischen Stämmen wird doch wahrscheinlich da irgendwie so ein Fisch aus dem Fluss geholt und dann nach. Ein Piranha. Ja, es gibt doch diese Fische, die so in die Harnröhre reinspringen. Hast du das noch nie? Weswegen ich zum Beispiel nie. Im Amazonas. Ja, da würde ich nie frei reinpinkeln, aus Angst, dieses Ding da reinzukriegen. Ja, ja, ekelhaft. Ja, deswegen würde ich nie im Amazonas schwimmen und auch, weil ich nie da bin. Und genau, ich kaufe da auch ganz wenig ein in letzter Zeit, seit ich das weiß. und deswegen habe ich meine Vorhaut eigentlich nur, um mich vor diesen Parasiten zu schützen. Der ist auch, wenn ich auf Reisen bin, ist das permanent abgeklebt, tatsächlich, die Harnröhre. Nö, kannst du einfach so einen Kleber, nicht einen Kleber, sondern so einen Knoten reinmachen, ne? Ja. Achso, so funktioniert doch auch Verhütung. Genau, das, da kommt eine klebrige Flüssigkeit raus und die verschleimt das doch, oder? Deswegen, ja. So verhüte ich zumindest immer. Ja, ich finde es einen ganz weirden Fetisch, habe ich noch nie gehört. Und auch, also mit 19, krass, also du bist wirklich krank. Ist ja immer gut, wenn Leute gerade sich so in der sexuellen Orientierungsphase befinden und man dann gesagt bekommt, dass es nicht normal ist, was man hat. Genau, wo man eigentlich ja immer alles bekräftigen will, hey, das ist ganz normal, ist vielleicht nur eine Phase und so. Nein, du bist einfach jetzt schon krank. Krank, ja, bei Dr. Sommer würde man genauso was sagen. Das ist völlig normal, du bist ein ganz normales Mädchen. Nee, du bist komplett krank und musst wirklich dich behandeln lassen. Die Vorhaut. Therapie brauchst du. Nein, also ich finde es grundsätzlich ja okay, dass du einen Fetisch hast. Ich finde es aber schwierig, dass du dir jetzt schon Gedanken machst, ob du mit ihm zusammen sein kannst, weil also man kann ja einen Fetisch haben, aber dass das beziehungsentscheidend ist, finde ich albern. Also wenn ich jetzt nicht so auf, keine Ahnung, riesige Schamlippen stehe, dann ist es natürlich erstmal eine Geschmackssache. Aber ich würde doch, wenn ich die perfekte Frau gefunden habe, jetzt nicht sagen, okay, deine linke Schamlippe ist mir 2 Zentimeter zu lang, wir können nicht zusammen sein. Also aufgrund solcher Oberflächlichkeiten letztendlich dann doch eine Beziehungsentscheidung zu treffen, finde ich schwierig. Naja, also ich muss halt sagen, also ich meine, wenn du halt eine Vorhaut hast, dann hast du halt, kannst du auch ohne Vorhaut agieren, so, ne? Dann kannst du mal einen Tag sagen, komm, jetzt gebe ich mir mal ein besonderes Gefühl, wenn ich heute auf Arbeit gehe. die Leute wissen es ja nicht, dass ich mal heimlich meine Vorhaut zurückgezogen habe. Doch, ich sehe dir das immer an. Ich weiß immer ganz genau, wenn du am Morgen deine Vorhaut zurückgezogen hast. Oh, dann hängt so dein linkes Augenlid immer so ein bisschen runter. Das ist halt schon sowas, da kann man, also ich meine, die Vorteile, man sagt ja immer, ja, es ist hygienischer ohne Vorhaut, aber ich meine, guck dir die ganzen schwarzen Maden, da kann mir doch keiner sagen, dass es hygienisch ist. Also ich mein, verstehe ich halt auch nicht. Dann halt dieses, der andere Punkt ist ja, das Lustempfinden ist halt, wird halt ein bisschen abgeschwächt, wenn du halt keine Vorhaut hast, ne, weil die Eiche ja ständig da irgendwo gegenreibt und sonst ja, also ist Kinder, es ja. Also ich bin ja der Einzige, der es wirklich bewerten kann, auf der ganzen Welt. Weil entweder du hast deine Vorhaut schon weg, seitdem du geboren bist oder so mit 1-2 Jahren, oder du hast sie halt noch. Und bei mir ist es ja nicht so. Ich habe mir die ja letzte Woche erst abgekaut. Das heißt, ich bin der Einzige. Oh Gott, das ist auch ein weirder Fetisch, muss ich auch mal sagen. Ich bin ja der Einzige, der das beurteilen kann. Und ich kann sagen, das ändert jetzt nicht besonders viel am Lustempfinden. Was? Ich weiß jetzt besonders. Unsicher, ob das vielleicht stimmt oder nicht. Tja. Ist Lars Pausen ein beschnittener Jude, mit dem ich hier im Podcast war? Man muss gerade wirklich diese Stille und diesen Blick nochmal, würde ich gerne nach außen irgendwie kommunizieren, aber es geht nicht. Also ich kann es nicht beschreiben. Es ist wirklich immer wieder schockierend, wie wenig ich über deine Geschlechtszeile weiß tatsächlich. Ich weiß gar nichts. Ich würde die nicht erkennen auf der Anklagebank. Ich könnte nicht sagen, dass es dieser Penis, mit dem ich jahrelang einen Podcast habe. Keine Ahnung. Nie gesehen, die Nummer. Ich zeige dir später mal schön meinen Juden-Lulu. Oh dann Gott. Können wir uns darüber unterhalten. Aber ja. Ja, es ist einfach, Vorhaut ist ja auch unhygienisch und stinkt und dann bildet sich da dieser Nelly-Käse, der einmal im Monat abgeerntet werden kann und so. Und dann machst du das irgendwie in so ein Marmeladenglas, bläst es auf. Und, ach Gott. Also ich kann das nicht, das ist wirklich der ekelhafteste Fetisch, den ich je gehört habe. Furchtbar. Aber ich finde, es hat schon sowas irgendwie von. Also wenn sich die zurückzieht, ist es so, okay, ist so ein Allemann auf Gefechtsstation, da passiert halt ein bisschen was. So, das kann ich halt verstehen. Während hingegen ohne Vorhaut wird der einfach nur, ne, ist halt dann ein bisschen größer, wenn überhaupt. Aber so hat man Gefühl, ist halt wie so eine Venusfalle, die halt so dann sagt, dann ist man bereit und auf Kampfstation. Fuck, Mann, ey. Ich dachte, also ernsthaft nicht, als wir Gagreflex gestartet haben, dachte ich ernsthaft nicht, dass es so ein Sex-Podcast wird. Ja. Nee, wirklich nicht. Ich hab das nicht gedacht. Das liegt an euch Dreckschwein da draußen. Schickt uns doch mal ganz normale Fragen irgendwie. Keine Ahnung, geht ihr in den Park auch mal mit Sonnenschirm oder so? Solche Sachen, die wir dann mal beantworten können. Ich will nicht immer nur über frühen Morgen, also ihr müsst wissen, es ist jetzt hier frühmorgen um 11:30, müssen wir ja schon über Vorhäute müssen wir hier reden. Das ist ekelhaft. Also ist natürlich nicht ekelhaft, aber irgendwie schon. Also ich finde es schon ein bisschen ekelhaft. Vorhäute? Ja, wir Vielleicht ist das eine Idee fürs Grußvideo später, dass wir einfach unsere Vorhäute sprechen lassen oder so. Es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, wie wenn du in Urlaub fährst, ne, dann machst du eine Urlaubsbekanntschaft und dann denkst du irgendwie, oh, das ist wirklich der tollste Mensch der Welt und dann musst du dich verabschieden. Dann bist du total traurig, dass du dich verabschieden musst von dieser Freundschaft, von dieser engen Freundschaft und denkst, oh, schade, dass wir nicht in der gleichen Stadt wohnen und uns nie wiedersehen. Dann sind 2 Wochen um und du vermisst die Drecksau überhaupt nicht mehr. Du weißt, er ist ein völlig uninteressanter Mensch in meinem Leben gewesen. So sehe ich das auch mit meiner Vorhaut. Hä, hast du das echt gemacht oder was? Wirklich? Letzte Woche abgeknabbert, ja. Also irgendwas stimmt natürlich nicht in dieser Geschichte, aber ein Großteil stimmt. Wie, hast du es wirklich machen lassen? Echt? Tja, wer weiß. Es sind auch ziemlich intime Fragen, die ich jetzt nicht wüsste. Frag meine Schwester, die weiß es ja. Frag mal meinen Vater, der weiß es auch. Alter. Jesus. Wow, krass. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier noch weiter normal den Podcast machen kann, ohne das zu wissen. Aber was raten wir ihr denn jetzt wirklich? Also A, finde ich schon mal krass, dass sie sagt, dass sie auf Tinder und Lovoo das jedes Mal gleich zum Anfang fragt. Was ist das denn für eine Einstiegsfrage? Als 19-Jährige, du bist ja richtig krass unterwegs, ey. Ja, aber ich würde schon sagen, jetzt man normalerweise würde man natürlich sagen, ja, der Typ ist doch bestimmt nett, sieh da rüber hinweg. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn das jetzt dein Fetisch ist, dann schießt den Juden ab. Also ich meine, das ist vielleicht ein bisschen martialisch formuliert. Ja, also wirklich doppelt und trippeldeutig. Also, so meine ich es natürlich nicht, aber nee, also in dem Fall würde ich sagen, Mann, du bist 19, verschwende deine Zeit nicht mit so freigelegten Eicheln, wenn du es nicht willst. Sieh darüber hinweg, also wenn da so eine plane Vorhaut vor dir steht, dann ist es manchmal schwer, darüber hinwegzusehen. So ein riesen Vorhang. Hallo. Also manche haben ja wirklich eine Vorhaut, die schon den Namen Vorhang verdient hätte. Ich wusste nicht, dass du einer der größten Vorhautkritiker unserer Zeit bist. Ja, doch. Aber jetzt heißt es. Impfen der Kinder ist okay, oder steht wie doch in meinem Gagiflexpedia. Gagipedia. Ja, kannst nachlesen. Glaspausen hat in Folge 17 angedeutet, er hätte keine Vorhaut. Das ist bislang noch nicht ganz bewiesen. Gut, okay. Gut, nächste Frage. Ja, möchtest du, such dir einfach eine aus. Zweite oder was? Ja. Hallo, klar, hallo, hey, so erstmal sehr cooler Podcast. Wie wäre es mit einem Gast vom Podcast UFO? Die Konkurrenz. Ja, die Armen würden bestimmt gerne mal was von eurem Ruhm abhaben. So, die Sache ist die, ich checke nicht wirklich, warum viele Menschen das Leben genießen. Ach so, ja. Bin jetzt 20 und als ich noch Teenager war, fand ich die Welt noch spannend, interessant und war energiegeladen, naiv und hatte schon ein bisschen Fun. Aber jetzt, wo man merkt, dass es der richtigen Welt da draußen nur noch in 2 Sachen gibt, schockt doch eigentlich nichts mehr. Geld und Schönheit. Ich kann verstehen, wenn gut aussehende Leute auch ohne Geld Fun haben, aber für diejenigen, die genetisch Pech haben, gibt's noch nichts mehr. Gibt's doch nichts mehr. Studiere Political Science, also auf Englisch, und wie Lars weiß, wird man damit nie einen Pfennig verdienen. Dachte als in der Schule noch so, dass mich das schon interessiert, aber in der richtigen Welt ist nichts interessant. Irgendwie ist alles nicht mehr spannend, sobald der Körper komplett aus der Pubertät raus ist und alle Emotionen viertel so schwach sind. Früher habe ich viel gefeiert und so, auch mit Girls etc., aber seit einem Jahr isoliere ich mich komplett von Leben und selbst das Internet ist doch mega lame geworden, außer Zeug wie RBTV ist 90% von YouTube, Reddit oder was auch immer nur voll arroganten Spassos und repetitiven Crap. Daher die Frage an euch. Wie findet man Spaß im Leben, wenn doch eigentlich nichts so richtig spaßig ist? Und hatte die ähnliche Erfahrung beim Erwachsenwerden? Jesus. Hat er gesagt, wie alt er ist? Nee, ja, ne? 20. 20. Und als er Teenager war, war noch alles gut. Also ich finde, tatsächlich hatte ich auch so eine Phase. Wann war die? Das war, wann habe ich angefangen? 2016? Vor 3 Jahren. Dann, wo ich mich das auch gefragt habe und bin eigentlich, also dass weder reich bin, also keiner in meiner Familie hat jemals was erreicht, also auch keine Wurzeln. Eigentlich muss man sagen, wenn man irgendwie zumindest mal im Rathaus war und gleich einen Termin bekommen hat, dann ist das eigentlich schon mit der größte Erfolg in unserer Familiengeschichte. zumindest, wenn man alle NS-Verbrechen ausklammert. Und dann ist es halt so, dass ich schon dachte, ja okay, Geld nicht, Schönheit auch nicht so wirklich da. Was kann ich tun? Und du hast halt vergessen, es gibt noch eine dritte Komponente und das ist Ruhm. ja. nicht Ruhm Cola, sondern wirklich mit irgendeinem Scheiß erfolgreich werden. Und es reicht schon, wenn du irgendwie bei so einem Nischenkack wie RBTV anfängst, den du wirklich keine Sau kennt, den man selbst auf Partys ungern anspricht, weil man denkt, ach du Gott, das ist mir unangenehm. Reicht. Es gibt immer genug. Durch minimale Aufmerksamkeit bekommst du gleich als Typ sowieso ein Riesenego, was dann wiederum deine Attraktivität zusätzlich steigert. Du musst halt versuchen, mit irgendwas Erfolg zu haben. Das ist der dritte Faktor für mich. Wenn du nicht schön bist, wenn du kein Geld hast. Man kann auch Ruhm haben, ohne gleichzeitig Geld zu haben. Auch das beweisen wir hier. Ja, das beweisen Rocket Beats. Ist es nicht ein großer Fehler in unserer Gesellschaft? Der hübsche, reiche Mensch, ja. Arztsohn, gut aussehend, will jetzt hier die Probleme des kleinen Mannes runterreden. Na komm. Naja, tatsächlich. Weil die sagen, ist es nicht total traurig, dass du sagst, in deiner Familie hat keiner was erreicht? Weißt du eigentlich, dass sie einen ganz tollen jungen Mann großgezogen haben, der es geschafft hat? Ja, mein Bruder ist toll, ja. Der es geschafft hat, hier mit Lars-Erik Pauls zusammen Podcast machen zu dürfen. Stimmt. Also es ist tatsächlich ein Problem unserer Gesellschaft, dass immer alles auf Geld und Reichtum und Beruf und sowas runtergebrochen wird. Ja. Also guck da nicht unbedingt danach. Du kannst auch dein Leben anderweitig ruhmvoll ja. Gestalten. Ich bin verwirrt. Also als Teenager, bei mir war es eigentlich eher umgekehrt. Als Teenager war ich nie so richtig, ich habe nie richtig gewusst, wer ich überhaupt bin. So, und war immer sehr unsicher, glaube ich, als Person. Ich hatte schon auch Spaß im Leben, das kann man nicht sagen. Ich hatte jetzt keine super schwierige Kindheit oder sowas. Aber es war schon so, dass eine gewisse innere Unsicherheit immer dafür gesorgt hat, dass ich eher immer zufriedener wurde, je älter ich wurde. Deswegen kann ich dir da keine Erfahrungswerte geben. Ich kann dir nur immer sagen, ey, es wird immer cooler, je älter man wird. Schwierig, dann das jetzt als Beispiel zu sagen. Wir haben zum Beispiel letzt im Almost Daily auch darüber gesprochen, schon mehrfach mit Eddie und Anja, das kannst du dir anschauen. Da sind so ein bisschen unsere Ansichten des Älterwerdens mit dabei. Vielleicht helfen dir solche Geschichten. Und ansonsten einfach denken, ey, du bist gerade einfach in der Phase, so keine Ahnung, spätpubertär, nachpubertär, postpubertär oder sowas, wo man dann nochmal alles hinterfragt und quasi du kommst aus der Pubertät, da solltest du eigentlich ein fertiger Mensch sein, so jetzt hast du alles gelernt, so rein biologisch, dann merkst du ja, okay, du bist ja doch noch irgendwie, und das ist es jetzt, worauf wir alle immer gewartet, lass jetzt erwachsen sein und das ist doch nicht so geil, also ich glaube, deswegen bist du gerade so ein bisschen in einer depressiven Phase. Warte noch 1-2 Jahre, warte noch 4-5 fix und dann bist du vielleicht wieder drin. Also ich finde schon, mit 20 hat man so das erste Mal das Gefühl, eventuell abgehängt worden zu sein, weil man mit 20 hat man ja schon so gewisse Vorstellungen, okay, da muss das und das passiert sein, da hat man vielleicht schon die erste, weiß ich nicht, längere Beziehung oder man hat den ersten Job oder zumindest eine Jobperspektive oder man studiert. Und ist irgendwo zumindest, also nicht angekommen, aber schon auf dem richtigen Weg. Und wenn das aber nicht der Fall ist, wenn vielleicht irgendwie das erste Studium war scheiße oder wie er jetzt hier Political Science sich fragt, geht das überhaupt in irgendeine Richtung, verdiene ich damit mal Geld, dann ist vielleicht keine Partnerin da, dann ist sieht man scheiße aus. Das sind Sachen, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte, weil ich wusste, ich habe eine schöne Vorhaut. Aber wenn man das dann auch nicht hat, dann ist man halt schnell an so einem Punkt, wo man schon denkt, und das ist natürlich mit 20, aber eigentlich ein großer Trugschluss, denn da kommt noch so viel bis 30, dann ist wirklich vorbei. Aber du hast noch 10 Jahre, um wirklich, man kann in einem halben Jahr, kann man alles eigentlich rumreißen. Ja. Aber schön wird man natürlich nicht mehr, das stimmt. Ja, ich war früher nie völlig gelassen. Ich war, habe mich immer so ein bisschen bedeckt gehalten, bis ich dann meine Vorhaut abgeschnitten habe. Oh Gott! Jesus. Nee, also Hobbys suchen ist auch so ein geiler Tipp. Zum Beispiel, oder in so einer Community aufgehen, ne? Schön Rocket Beans Community, triff dich da mit den Leuten, guck zusammen Pen und Paper, sowas. Ich glaube, sowas kann wirklich auch helfen, wenn man gerade ja nicht weiter weiß, dann findest du da Gleichgesinnte. Du musst in irgendeiner Weise Gleichgesinnte finden. Bei dir sind es natürlich einfach auch Zyniker, die genau solche Arschlöcher sind wie du, die dann, mit denen du dann zusammen quasi ein bisschen rumheulen kannst, wie scheiße das Leben doch so ist. Ja. Und dann wirst du merken, okay, wir haben eine Gemeinsamkeit und dann ist im Prinzip alles gut wieder, ne? Also das ist auch eine Möglichkeit. Ja, also oder versuch halt wirklich irgendwie berühmt zu werden, bitte. Und wenn es nur ein Let's Play ist, such dir irgendein Game, in dem du ein bisschen Expertise dir anleierst oder irgendwas in der Richtung. Es wird doch wohl zu machen sein. Es reicht schon. Es reicht schon ein bisschen, dann kommt man schon auf Messen und dann fühlt man sich wie ein Star und so. Also bitte. Tu doch nicht so. Heute kannst du doch mit jedem Scheiß auch berühmt werden. Ja. Der Markt ist übersättigt, scheißegal. Ist eben. Völlig scheißegal. Irgendwas. Gag-Reflex-Podcast ist ein guter Beispiel. Instagram, such dir, mach dir auf Instagram irgendein Food-Foto. Food-Foto, irgendwas in der Richtung. Also heutzutage ist ja nur wirklich das so semi-permeabel zwischen berühmt und Nobody zu sein, dass ja so viele Leute nach oben gespült wurden, die sonst nie eine Chance gehabt hätten, irgendjemanden. Aber semi-permeabel hieß ja, dass man dann immer berühmt bleibt und nicht mehr nach unten gehen kann. Habe ich das richtig verstanden? Naja, es heißt einfach nur, dass es so ein bisschen halb durchlässig ist, dass man A, natürlich rein diffundieren kann vom Nobody zu, ich habe ein bisschen Fame, aber auch ganz schnell wieder zurück. Ja, und dann ist es nämlich nicht semi-permeabel. Sondern? Permeabel einfach nur, ne? Durchlässig, ja. Ich habe dich gerade nur so ein bisschen festnageln wollen auf diesen Begriff, der zwar sich gut angehört hat, aber letztendlich dann an der Prüfung nicht standgehalten hat. Mit diffundieren dachte ich, kann ich dich nochmal völlig rausreißen aus der Nummer. Na gut. Ja. Nee, war eine schöne Frage. Sowas ist immer gut. Wir mögen depressive Zuhörer. Für die sind wir immer da. Irgendwann früher oder später wirst du uns aus der Klapse zuhören. Da bist du dann auch wieder mit Gleichgesinnten. Das sind auch alles Gag-Reflex-Fans. Ja, stimmt, ey. Ja. Ja. Also gut, du machst weiter, ja? Ja, ich guck nochmal. So, das haben wir. Dein Studium musst du aber eigentlich, oder geh mal ins Ausland oder so, mach da irgendein Ding, wenn du Political Science schon auf Englisch studierst, wirst du bestimmt irgendwie Partner-Unis, dann gehst mal nach England für ein halbes Jahr und dann bist du ein ganz anderer Mensch. Heieiei. So, okay, also heute ist wirklich sehr depressiver Podcast. Passt doch zur Woche der Geister und Dämonen bei Logitins TV. So, muss ich mal gucken. Okay. Dann würde ich sagen, hören wir mein Neues. Ihr erinnert euch vielleicht, und Lars erinnert sich auch an den Typen, den wir diskutiert haben, als er einen geklauten 50-Euro-Schein zurückgebracht hat. Der, es geht weiter. Was ist denn mit ihm nun? Dann haben wir gesagt, okay, er wird in seinem Betrieb wahrscheinlich keine Zukunft haben und so weiter. Obwohl er ein Schwarzer da arbeitet, wird er wohl als Erster entlassen. Ja. Dann kam er zurück, hat gesagt, in der Tat habe ich keine Zukunft. Könnt ihr mir Tipps geben, was ich studieren kann? Oder also er hat gekündigt, ne? Nee, er wurde nicht übernommen. Wird genau, nicht übernommen, genau. So, jetzt hören wir mal Neues. Das ist ja schon eine Brieffreundschaft. Wahrscheinlich zahlt er keinen Cent. Ja, wirklich. Egal. Moin Lingschi, moin Pausi. Hier ist wieder der Typ, der nicht resozialisiert werden kann. Okay, jeder Zuschauer von uns. Ja, genau. Ich habe letztens über Facebook eine Frau kennengelernt. Wir haben 3 bis 4 Tage geschrieben, bis sie dann zu mir kam. Laut Bildern und den Telefonaten kam sie mir ziemlich normal vor. Doch als ich sie vom Bus abholte, fiel ich vom Glauben ab. Sie sah total komisch aus, ein schlechter Ombre. Das ist, wenn die Haare beispielsweise auf dem Kopf braun anfangen und zu den Spitzen immer blonder werden. Ombre. Ach, Ombre heißt das? Ein schlechter Ombre. Also, das wäre so spannend. Ich dachte, das ist ein ganz schlechter Ombre. Was ist denn ein Ombre? Das ist dieser Farbverlauf von den Haaren. Also das so. Nennt man Ombre? Das ist nicht zum ersten Mal, dass es eine Brombeere. Okay, ganz schlechte Brombeere, die du da auf dem Kopf hast. Ach ja. Ombre, zeig mir deine Haare. Ich als gelernter Muchacho, nee, was, Moment, blonder werden. Bei ihr sah das aus, als hätte sie einfach die Haare in einen Eimer Farbe getunkt, dann hat sie auch total assi geredet und einfach sich komplett komisch verhalten. Aber darum soll es nicht gehen. Wir waren dann bei mir und ich habe überlegt, was wir machen sollen. Wir hatten keine Connection und ich wollte den Abend schnell umkringeln. Weil ich nicht der Typ bin, der eine Frau einfach rauswirft, habe ich dann mit ihr geschlafen. Wobei sie extrem laut wurde, schrie, zerfick mich. Und mir in den Hals, by the way, im Hintergrund lief der Film Super 8 für den lieben Andreas, damit die Geschichte etwas glaubwürdiger klingt. Danach war die Stimmung hin. Da würde noch interessieren, was ihr in meinem Fall getan hättet, weil ich denke, ab sofort lieber wieder nicht als widerlich. Mit lieben Grüßen, euer Schwerverbrecher. fick mich. Das ist der Dude, der gerade perspektivlos rumeiert, oder was? Ja. Und jetzt hat er da so einen geilen Sex. Jetzt hat er auch noch Sex, oder was? Ja, also das mögen wir, so mögen wir unsere Zuhörer, ja. Ne? Guck mal, dank unseren Tipps kommt der Mann wieder zu Sex. Ja. Er hat zwar nie gesagt, dass er keinen Sex hatte, aber gut. Ja, übrigens, 80. Da hat er die 50 Euro gut investiert, ne, die er geklaut hat. Stimmt, ja. So günstig kriegst du heutzutage keine Nut mit Ombre mehr. Doch, doch, als Stammi geht das schon. Ich hätte gerne die mit dem Ombre. Ombrero. Da muss man dazu sagen, 80-90% aller, die diese Frisurstyle wagen, sieht immer scheiße aus. erstens hat 60% aller Frauen haben diesen Style oder versuchen es zu machen zumindest. Ja. Und ich glaube, es heißt Ombre. Und 90% sieht scheiße aus, weil es halt einfach der Billy-Friseur von nebenan macht. Also, dass Frauen auch immer denken, sie könnten sich auch irgendwie vom DM so ein Selbstfärbetool kaufen und dann sich in die Haare schmieren und meinen, das sieht genauso gut aus, wie wenn es ein 50-Euro-Friseur macht oder so. Also, ich bitte euch. Das ist schon mal der erste Schritt in Richtung Selbstmord. Ja, aber das ist ja als Mann sowieso easy. Da hat man ja, das ist ja so ein komplettes Themengebiet, was du als Mann überhaupt nicht hast. Also das ist ja so wie, da wirst du nie mit konfrontiert mit so großartigen Friseursachen. Das ist so wie Sexismus oder gleiche Löhne. Das sind halt Sachen, die für einen Mann nie ein Thema sind, weil er eh immer mehr verdient und nie belästigt wird. Wobei, ich hatte früher, ich war mal bei Friseur, ich habe mal meine Haare ein bisschen färben lassen, so dunkelbraun. Oh, echt? Ja, ich habe dunkelbraun färben lassen und dann war damals ja auch irgendwie so die Zeit Fokuhila oder Fola Hila und sowas. Und ich hatte Vorhaut lila habe ich, ja. Geil, ey. Geile Nummer, ey. Achso, Foku und hier, also vorne kurz heißt dann beschnitten und hinten langer ist dann. Oh, hinten habe ich noch so einen Wurmfortsatz. Oh, nee. Kennst du das aus dem Biologiebuch? Ja, kenn ich. Wenn man so Menschen sieht, die hinten noch so einen Schwanz haben, ja, und dann war das so ein, ja, so ein Rudiment. Ja, kenne ich aus dem Biologieunterricht, ja. nee. So, und dann war ich beim Friseur und hab mir so eine Frisur machen lassen. Irgendwann war da halt eine braune Strähne drin, da war hinten lang, vorne so ein bisschen lang. Und der Friseur meinte damals, oh Lars, jetzt kann man wirklich mal sagen, diese Frisur habe ich noch niemandem gemacht, damit bist du wirklich einzigartig. Und ich habe mich damals wirklich gefreut über diese Frisur. Und im Nachhinein denke ich mir, ja, warum hat das denn niemand gemacht? Weil es komplett scheiße aussah und man seine Frisur eben so nicht hinstylt. Das war meine kurze Geschichte zu Frisuren, ja, und Färben. Ist für mich auf einer Ebene mit der du hast Haare wie ein Gaul. Ja, ja, genau. Ich habe wirklich Anekdote. Viele, viele Geschichten deine aus dem Friseur. Stories, ja. Leute. Ja. Also ich finde es immer, ist ein Fehler, den ich auch gemacht habe, ist wirklich Frauen zu sich nach Hause einladen. Weil du hast natürlich den Vorteil, du hast wirklich null Effort, weil du musst nicht mehr aus dem Haus gehen. Du musst dir nichts anziehen. Du hast keine Kosten, ja, du hast nicht diese üblichen 30 Euro, wo du sagst, okay, die zwei Drinks muss ich jetzt schon noch auf mich nehmen, sonst bin ich ein kompletter Idiot, aber denkst eigentlich schon beim Hingeben, denkst, oh, muss ich wirklich 2 Euro Trinkgeld geben auf die Nummer, weil das kriege ich nicht zurück und ich will nicht mal mit ihr schlafen. Das ist schon ein Problem. Du hast natürlich auch gleichzeitig so einen Vertrauensbonus von der Frau, die halt sagt, ja, ich komme zu einem wildfremden Mann direkt nach Hause. Was ja nun wirklich übrigens auch eigentlich jede, wo sich wirklich bei allen Müttern und Vätern die Fußnägel hochrollen, weil man sagt, wie kann man das eigentlich heute noch machen in dieser Zeit? Aber das große Negative ist natürlich, man hat dann das Gefühl, man ist genötigt, dann mit der Frau zu schlafen, weil in der Tat, wie er halt schreibt, du kannst sie dann nicht auf einmal so rauswerfen, du kannst dann nicht hier irgendwie die Nummer hier machen und sagen. So richtig schlecht geschafft. Ja. Ich muss morgen früh raus, irgendwie zu einem Dreh oder irgendwie sowas. Das ist dann schon eine größere Hürde, wirklich zu sagen, okay, scheiße, ich kann nicht mit dir schlafen, muss sie jetzt hier rauswerfen, was mega awkward ist. Oder ob man abwägt und sagt, ey, weißt du was, dann schlafe ich halt schnell mit ihr und vergesse das irgendwie bei der nächsten Therapiestunde. Ja, aber da musst du wirklich mal sagen, es ist ein Luxusproblem. Also ich meine, du hast ja immerhin mit ihr geschlafen. Andere zahlen dafür 150 Euro wirklich, um mit so einer Frau schlafen zu können und haben danach Syphilis. Ja gut, ich natürlich nicht. Für mich ist das wirklich der sicherste Sex. Der sicherste Ort, um Sex zu haben, ist für mich inzwischen der Puff. Ja, das stimmt. Ja, also insofern, ey, du hattest doch deinen Spaß. Also wenn ihr gar nichts gehabt hättet am Ende des Abends, so super awkward, irgendwie, ja, tschüss nach Hause, dann ist doch gut. Aber dann wäre es scheiße gewesen. Aber so, ihr hattet Sex, du hast eine wilde Psychotante im Bett gehabt, wunderbar. Dein Penis wird es nicht interessieren, ob sie jetzt Ombre hatte oder nicht. Insofern, aber ist doch eigentlich alles ganz gut ausgegangen. Und ich muss mal sagen, ich persönlich habe auch noch nie ein Date gehabt, wo ich von vornherein zu mir nach Hause eingeladen habe. Weil die meisten gesagt haben, lass uns irgendwo treffen. Oder ich habe von vornherein gesagt, ja, ich will das auch nicht aus Awkward-Gründen. Es gab allerdings ein Date, das tatsächlich zu mir nach Hause gegangen ist, ganz am Anfang. Wir hatten auch nicht großartig was geplant. Also, ja, komm mal mit nach Hause. Und haben ein bisschen geschnackt und habe vorher extra ein bisschen aufgeräumt. So, ja, ein bisschen, also zumindest für meine Verhältnisse recht ordentlich gewesen. Und sie meinte dann aber irgendwann, du weißt schon, dass ich in dieser Drecksbude nicht pimpern werde. Alter. Also man muss auch fairerweise sagen, wenn das deine erste Wohnung hier ist in Hamburg, die war halt auch wirklich mega versifft. Also das war echt so ein Punkt. Was? Also ganz ehrlich, da hatten wir auch mal kurz so überlegt, ey, wollen wir vielleicht, könntest du dir vorstellen, dass wir auch mal irgendwie zusammenziehen? Dachte, da habe ich das Zimmer gesehen, dachte so, boah, nee, da komme ich nicht drauf klar. Dieser versiffte Tisch, wo irgendwie noch altes Bier stand, so Essenssachen, dann diese Pullis, die du 6 Tage am Stück angehabt hast und dann dieses Sofa, wo man nicht wusste, was da für Flüssigkeiten von Ex-BTV-Praktikantinnen schon drauf sind. Dann Florentin Will nebenan im Zimmer, wo auch irgendwie nur Taschentücher auf dem Boden lagen. Also eine ganz ekelhafte, versiffte, man müsste meinen, Kreativ-WG. Ja, es war auch so, ey. Ich bin da aber komplett vereinsamt. Und alle meine Freunde haben sich abgewandt von mir und wollten mich nicht mehr besuchen kommen. Ich war kurz davor, Gagreflex-Zuschauer zu werden. Ja. Ah, gut, aber ich habe dann irgendwann die Kurve gekriegt. Aber ich muss fairerweise sagen, also versucht auch trotzdem, wenn ihr mit der Frau nicht schlafen wollt, entspeist sie halt raus. Und selbst wenn sie sagt, zerfick mich, was auf jeden Fall eine sehr martialische Äußerung ist. Ja, vor allem, dass sie dir einen Hals gebissen hat, also das verstehe ich auch immer nicht, so dieses Beißen, wenn man jetzt habe ich das erstmal verstanden und mir in den Hals biss. Ich dachte, der Satz ging noch weiter, weil er biss nur mit einem S geschrieben hat. Ach so, sie hat ihm in den Hals gebissen. Ja, ach so, sie hat ihm in den Hals gebissen. Okay. Also hier eine komplette Vampirtante. Kann ich auch immer nicht verstehen, dass man doch so Knutschflecken und sowas, also da könnte ich wirklich auch wirklich einen Handrücken schon fast auspacken. Habe ich neulich erfahren, dass das, also von den 15-Jährigen, mit denen ich mich treffe, dass sie sich das oft gegenseitig dich selbst machen, so die Knutschflecken, ne? Um halt cool zu sein in der Schule. Klar, das haben wir doch früher auch gemacht. Also zumindest die Frauen haben das gemacht. Ich hatte nie einen Knutschfleck. Nein, aber ich meine, du hattest früher natürlich mit deiner ersten Freundin hat dir Knutschflecken gemacht. Das war so ein Zeichen. Guck mal, ich hab gestern übrigens mit meiner ersten Freundin rumgemacht. Hier, das war so ein Tattoo. Es war ein ganz klares Brand. Der Typ hat gestern mit einer Freundin rumgemacht oder halt mit dem Staubsauger ein bisschen intimen Kontakt gehabt. Ja, das hatte ich aber erst mit 24. Deswegen vorher hätte ich nicht mal eine dazu gekriegt, mir einen Knutschfleck zu machen. Ja, aber also das finde ich mittlerweile auch komplett asozial und Also so ein Knutschfleck, ich bitte, wo sind wir denn? Also, nächste Gibt's Frage. Gibt's heute auch nicht mehr, ne? Nee. Hallo, ich bin hässlich. Hallo, ich bin hässlich, asozial, soziophob, autistisch und schwul. Ich habe im Real Life keine Freunde und bin meistens in meinem Zimmer. Aber da ich mich oft einsam fühle, habe ich mir einen Fake-Account auf Lavoo, Tinder, Facebook und so weiter angelegt. Dort gebe ich mich als hübsches Mädchen aus, das sehr offen für Sex ist. Für die Gesichtsfotos benutze ich die einer sehr unbekannten YouTuberin, die sehr viel teils verrückte Fotos hochlädt, sodass meine Profile doch sehr real aussehen. Hm. Ich schreibe mit vielen Männern, natürlich in erster Linie, um an ihre Penisfotos ranzukommen. Ich habe eine große Sammlung schon angelegt. Oh Gott. Aber auch einfach mal mit jemandem zu reden. Mit manchen von ihnen chatte ich monatelang und es entsteht sowas wie eine Freundschaft. So sehr verstelle ich mich dann auch gar nicht. Außer, dass ich falsche Bilder von mir benutze, bin ich das eigentlich wirklich, der da schreibt. Aber ich nutze diese Accounts oft mehrere Stunden am Tag, manchmal öfter als meine echten, sodass ich mich so langsam in der Rolle verliere. Manchmal bilde ich mir sogar ein, dieses Mädchen zu sein. Bis jemand mit mir cammen will oder ich meine hässliche Fratze im Spiegel sehe. Ich habe schon mal versucht, davon abzukommen, aber die Einsamkeit bringt mich immer wieder zurück. Habt ihr schon mal Fake-Accounts benutzt und was soll ich tun? Das finde ich ist insofern eine mega spannende Frage, weil ich tatsächlich schon häufiger Kontakt hatte mit so Fake-Profilen. Also ich meine bei so Dating-Apps etc. Und dergleichen ist es ja, gerade vor ein paar Jahren war das immer noch so gang und gäbe, dass du irgendwie hast ein Foto gesehen von irgendeiner Frau, dachte es alles klar, das ist niemals echt, irgendwie so dieses Catfishing und so. Ich fand es übrigens witzig, dass du gerade die Frage vorgelesen hast, die ganze Zeit war Schröck zu sehen, sondern ich habe mir gleich Schröck vorgestellt. dass er das ist. Ich habe mich immer gefragt, warum machen die Leute das? Ja. Weil es am Ende verschwendeten die nur deine Zeit, der wie ich auf der Suche nach billigem Sex ist im Darknet und sich nicht mit Fake-Accounts da rumprügeln will. Dann gab es so diese, inzwischen bei Tinder und sowas ist es ja ein bisschen oder ist deutlich zurückgegangen, seit das oft auch mit Facebook verknüpft ist und so ein Scheiß. Vorher war das da ja auch unerträglich. Da hast du auch ständig irgendwelche Fake-Profile gekriegt oder irgendwelche Bots oder so. Man merkt, finde ich, jetzt gebe ich mal ein paar Tipps, wenn ihr im Internet irgendwie unterwegs seid, woran man erkennt, dass ihr eigentlich mit einem Mann schreibt. A, es wird immer hinausgezögert, irgendwie ein Foto zu schicken oder treffen oder so weiter. B, die wenigsten Frauen, außer sie sind unter 16, verwenden diese Dächer. weißt du, diese, wenn man so einen Satz schreibt und dann macht man so Dächer irgendwie. Mhm. Was soll das? Soll das japanische Augen sehen? Den würde ich so gerne manchmal noch machen, ne? Und dann mache ich es immer wieder weg, weil es uncool ist. Genau. Oh, ich habe den und so gerne früher gemacht. Nur Männer. Keine Frau über 16 benutzt diese Dinger. Das heißt, wenn ihr im Internet mit einer angeblichen Frau schreibt, die plötzlich dann solches Zeichen macht, geht davon aus, es sind Männer, Leute. Da möchte ich jetzt vielleicht gerne mal eine Revolution ausrufen. Ich will die Dächer zurückhaben. Ich will dieses Dach-Smiley zurück. Aber wie, ja. Das hat doch am perfektesten ausgedrückt, dass man so ein bisschen grinst. Früher war es Sternchen, geh Sternchen, grins, ne? Das konnte man verwenden, es wurde ja irgendwann uncool. Frechgrins gab es auch noch. Ja, Frechgrins, ne? FG oder sowas, ja. Oder GG, Grinsgrins, großer Grins und GG. Sowas, GG, Good Game Grins. Gut Grins, GG. Gut Grins. Und diese Dächer, weil jetzt muss man immer diesen super Lach-Smiley, wenn etwas so semi-lustig war, kann man, egal. Ja, also ich fand, also wirklich, jeder, der Fake-Profile nicht erkennt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, finde ich. Du kannst doch relativ super, also erstens, wenn du kacke aussiehst und ich schreibe eine super hübsche Frau an, Fake-Profil. Fake, ja. Natürlich wird dich keine hübsche, warum sollte dich im echten Leben keine hübsche und auf Tinder schreibt dir auf einmal eine super Bombentante, die ihre Titten zeigt. Richtig. Wenn jemand ihre Titten zeigt, höchstwahrscheinlich schon mal Fake-Profil, kannst du ein bisschen nochmal weiter gucken, ob es einfach nur eine freizügige Frau ist oder halt wirklich ein Fake-Profil. Aber ich erkenne das relativ schnell, ob es ein Fake-Profil ist oder nicht. Ich würde trotzdem weitere Kriterien noch anführen, was man machen kann. Sorry, Google-Bildersuche. Also das ist ja wohl der easyste Weg, um zu sehen, ach guck mal an, das ist irgendein russisches Model, das irgendwie hier auf ihr MySpace die Fotos hochgeladen hat. Und nicht Anna21, die angeblich ja auch nur 5 Kilometer weg wohnt. So, das ist übrigens, also früher war es noch ein Pro-Tipp, weil es keiner wusste, jetzt wissen es immer mehr, aber viele wissen es glaube ich immer noch nicht. Ja. Du meinst Bildersuche, die Google-Bilder-Rückwärtssuche. Rückwärtsbildersuche. Das heißt, Google hat ja die Möglichkeit, wenn du nach Bildern suchst, kannst du quasi sagen, ich lade ein Foto hoch und dann sucht Google quasi Fotos, die ähnlich aussehen wie dieses Foto, das hochgeladen ist und dann zeigt es dir an, ja okay, das ist in Wirklichkeit Anna Prashtenkova. Genau, oft geht es auch mit einem einfachen Rechtsklick tatsächlich bei vielen Browsern. Das ist tatsächlich ein probates Mittel, aber es gibt natürlich noch diese Fake-Accounts, die halt, also die ja nur schreiben, wo du kein Foto hast und so weiter. Da ist natürlich höchste Vorsicht geboten. Es ist immer davon auszugehen, dass es sich um Mann handelt. Denn man muss wirklich sagen, auch das, je shadier die Plattform ist, auf der ihr seid, ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort nur Männer tummeln. Frauen tummeln sich nicht auf irgendwelchen komischen Portalen im Internet, Leute. Realisiert es. Ja, also weder bei professionellen Flirting-Sachen. Tinder ist okay, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist. Lovoo und so ein Shit. Ich habe dafür gekämpft. Du, einer der großen Fürsprecher von Tinder, der Tinder-Minister, Tindereiminister, das ist okay, aber ansonsten gibt es kaum Portale, wo wirklich Frauen sind, Leute. Internet ist auch immer noch so ein Männerding, ganz ehrlich. Also zumindest Sex-Internet ist Männerding, Leute. Ja. Ja, ist so. Und also meist erkennt Frauen, man warum? Das. Weil Frauen nicht ins Internet gehen müssen, um Sexpartner zu finden. Männer schon. Eben. Meist erkennt man das, hast du ja selbst auch gesagt. Schwierig wird es, wenn keine Fotos dabei sind. Und noch schwieriger wird es. Oder wenn man geil ist. Und noch schwieriger wird es natürlich, wenn dann so kranke Leute wie unser Zuschauer, unser Zuhörer hier darunter sind, die tatsächlich, so wie ich es verstanden habe, homosexuell sind, deshalb gerne Kontakt mit Männern haben und sich dann so ein Fake-Profil. Ich sage dir, hör definitiv auf damit. Du wirst dich damit sowas von unglücklich machen. Also einerseits ist es natürlich eine wunderschöne Geschichte für so eine romantische Komödie. Quasi die verlieben sich durch diesen Briefkontakt. Irgendwann lernen sie sich kennen. Oh, du bist ein Mann. Was? Du hast mich die ganze Zeit belogen. Das ist der zweite Akt, Ende des zweiten Akts. Point of No Return und so. Die trennen sich für immer. Dann sieht aber der andere, ach, warum liebe ich ihn eigentlich nicht? Nur weil es ein Mann ist. Eigentlich haben wir uns doch so gut verstanden über die Jahre als Briefwort. Und dann kommt ihr zusammen. Also da haben wir schon ein wunderschönes Drehbuch. Aber vergiss es, das passiert nur in Hollywood, nicht in der Real Life. In Real Life wirst du eine Abfuhr nach der anderen kassieren, wenn du wirklich zugibst, dass du ein Mann bist, auch noch ein hässlicher Mann. Such dir lieber einen anderen hässlichen Typen, der auch homosexuell ist. Glaubst du, wie viele homosexuelle hässliche Typen da draußen sind, die Angst haben davor, durch dieses Rollenbild, das homosexuell in der homosexuellen Szene oft herrscht, so dieses dieses Ideal, diese ideale Körper, die gehen ja alle ins Fitnessstudio so wie Sau, lassen sich die Haare braun färben mit Fokuhila und sowas. Ja. Also da gibt es genug homosexuelle, hässliche Männer da draußen. Da wirst du auf jeden Fall jemanden finden, der dir schön die Vorhaut sauber macht. Genau, zwischen Fukuhila und die Vorhaut ist lila, gibt es ja nicht so einen großen Unterschied. ich habe auch deine Blicke gemerkt, als es wieder um das Thema Homosexualität ging bei mir und du endlich das Outing hier von mir im Podcast haben willst. Und ich bin froh, dass wir in Hollywood schon noch davon weit entfernt sind, dass es eine Rom-Com um ein homosexuelles Paar gibt. Also zum Glück ist das immer noch ein Tabubruch. Ja. Neulich auch überlegt, mir fällt auch kein Hollywood-Schauspieler ein, der wirklich bekennend homosexuell ist. Das ist immer noch ein, also es gibt keinen. Ja, das ist, oder? Naja, doch, doch. Ja, klar. Jetzt hau mal raus. Also wirklich, hier, wir reden Philipp Seymour Hoffmann. Der ist tot. Ja, aber er hat sich damals bekannt dazu. Als Schwuler ist er gestorben. Zufall? Ich denke nicht. Es gibt keinen A, wir reden von A-List-Schauspieler. Ich will jetzt nicht irgendwie. Philipp Seymour Hoffmann ist ein fucking A-Schauspieler. Wer? Der Typ ist tot. Ja, aber trotzdem. Wer redet denn von dem Typen, Alter, noch? Ralf Möller. Ach du Scheiße. Ich glaube, es gibt keinen. Ja, das ist natürlich recht. Das ist auf jeden Fall ein Tabuthema. Ist, ja. Wirklich. Also Johnny Depp mehr oder weniger, aber trotzdem nicht, ja. Naja, nie offiziell. Also nie offiziell. Ja. Also niemand würde das sagen. Aber es ist wir jetzt schon. Wir streuen jetzt hier wieder böse Gerüchte. Klar, ja, gibt es sie auch über George Clooney und Co. Wir werden hier verklagt bis in den Boden natürlich. Ja, ja, natürlich. Alle werden mundtot gemacht, etc. So, aber verdammt nochmal. Doch, hier, ich habe einen. Philipp Philipp Poisel. Nein, von How I Met Your Mother, der Barney-Typ. Barney Stinson. Ja, wie heißt er? PMS. PMS. Barney Stinson Jr. oder was? Schwangerschaftsuntersuchung. ja, genau, der ist bekennend homosexuell. Ja, sorry. Sorry, deine Bubble hier zu zerstören, ist für mich kein A-Schauspieler. Also, wow, der hat die fucking Oscars gehostet. Ein fucking Serienschauspieler. Ja, hä, also ich bitte dich. Sorry, da Ellen, können wir uns jetzt, also bitte dich. Also Ellen ist auch eine Lesbe und natürlich ist sie super prominent, aber wir reden hier nicht von den A-Hollywood-Schauspielern, Tom Hanks oder so ein Shit. Ja, die alte Riege, also, natürlich, komm. Ja. Wenn du mit A die alte Riege meinst. Die neue Riege auch, ja, was ich, Channing Tatum. Das ist ein N-Schauspieler, ein neuer Schauspieler. Es gibt A- und N-Schauspieler. Bradley Cooper. Ja, jetzt hör doch auf. Ich sag's dir. So ein Serientude, ja, wenn Sheldon Cooper ist auch ein Top-Dude, wenn der auf einmal sagen will, ist schwul, also, das ist doch keine Sau. Wie heißt der Hurensohn denn? Die Schwuckle. PMS? Nee, egal, jetzt mach weiter. Claude Oliver Rudolph. Ja, du hast natürlich recht, ja. So, deswegen hör auf mit deinen, keine Ahnung, überhaupt keine Überleitung. Hör auf, Schwanzbitter zu sammeln, verdammte Axt. Was ist das denn für eine Nummer, ey? Das ist ja ekelhaft. Man sammelt doch als Mann auch keine Vagina-Fotos. Was ist das denn? Willst du eigentlich, nochmal an die Zuhörerin von ganz am Anfang, will sie dann eigentlich, dass man nur die Vorhaut abfotografiert und ihr schickt oder den ganzen Penis? Hey, ne, den ganzen Penis, klar. Okay. Da stell mal vor, du schreibst, ja, ich habe eine Vorhaut und nächste Foto, das du schickst, ist, wie sie einfach da liegt, die Vorhaut auf dem Papier. Mega dumm. Also wenn wir ein Thumbnail für diese Podcast-Folge hätten, dann wäre es auf jeden Fall eine Vorhaut. Ja. Geht. Ja, aber deine können wir ja nicht nehmen. Du hast ja keine offenbar. Hier, Neil Patrick Harris Neil heißt er. NPH, nicht PMS. PMS, ja. Neil Patrick Harris, für mich ein unbedeutender Schauspieler. Und ich würde sagen, jetzt mit der Homosexualität geht es auch nicht weiter. Also für ihn ist das doch jetzt erreicht. Ja. Übrigens ein Grund, warum ich nie How I Met Your Mother gucken konnte, weil ich immer dachte, ganz ehrlich, es ist ein Schwuler. Ja, ich habe das erst hinterher erfahren, sonst hätte ich es natürlich auch nicht weiter angeschaut. Ich habe es sofort gesehen. Ich finde, man sieht es den ja an. Gerochen auch. Gerochen. Nein, also du bist homosexuell. dazu musst du einfach stehen. Und es gehört schon, es ist schon eine Art von, ich stehe nicht dazu, wenn du dir irgendwie ein Profil anlegst von einer fremden Frau, was auch schon für sie übrigens, also ich finde es generell einfach asozial. Ich will auch nicht, dass irgend so ein russischer Zuhörer meine Fotos nimmt und sagt, ich bin irgendwie ein Mann und dann aber irgendwie eine Frau und keine Ahnung. Das ist auch, ganz ehrlich, das ist auch kriminelle Energie. Ja. Das ist Vortäuschung falscher Tatsachen. Das ist auch dem einen oder anderen, also muss ich nicht wundern, wenn der ein oder andere Kinderständer, mit dem du schreibst, dich vielleicht mal anzeigt, weil das nicht koscher ist. Ja, wirklich, das hat schon so ganz, ganz dunkle, also du begibst dich da auf eine Ebene mit ganz, ganz dunklen Leuten und deswegen machst du das einfach nicht, das macht dich nur immer unglücklicher. Brich diese ganzen Accounts, lösch diese scheiß Accounts, mach dir einen schönen anderen Account, wo du zu sehen bist, weißt du, the real you. You gotta be honest to yourself. The real Jew, you. Und dann wird das auch irgendwann klappen. Oder du willst, oder ist es so ein, quasi schon so die erste Phase, um einzugestehen, dass du eigentlich eher ein Mädchen sein willst, so, weil du schon das Profil bist und schon sagst, du nimmst diese Rolle sehr gerne an. Dann kannst du dich auch. Zerstören, Lars. Ja, weißt du, ja. Dann kannst du da dir vielleicht mal so ein paar Selbsthilfegruppen suchen, die dich da beraten. Ja, aber wende dich doch bitte nicht an uns. Also du bist doch so ein leichtes Opfer. Wir können dich ja nur zerfleischen. Nein, Quatsch. Du bist bestimmt ein cooler Typ, aber du hast eine ganz, ganz dumme Angewohnheit und das hast du vielleicht einmal ausprobiert, dann hast du gemerkt, dass du dadurch Penisfotos bekommst. Lass es einfach. Und liebe Jungs, schick doch nicht scheiß Penisfotos an fremde Leute. Wie dumm muss man denn sein? Ja. Also wie mächtig muss denn dein Glied sein, dass du so stolz drauf bist, dass irgendeiner fremden Person, wo du nicht mal weißt, ob ein perverse Homosexueller dahinter steckt. Ich sag dir, weil wir eben bei How I Met Your Mother war und diesem Crazy und Good in Bed Diagramm, was man ja kennt, gibt's bei Männern genauso die quasi, wenn man beide Achsen aufbaut, das eine ist die Geilheit und Horniness oder wie auch immer und auf der anderen Seite ist so quasi die Scham, Fotos zu schicken, und je geiler du bist, desto geringer ist es wirklich die Hemmschwelle, Fotos zu schicken, und dann schickst du es auch an Leute, wo du weißt, scheiße, ist sowieso ein Typ, aber die Nummer, ne? Also unverständlich. Ich habe noch nie ein Foto von meinem Penis gemacht. Ey, bräuchte auch ein Makroobjektiv, aber. Also, schöne Fotos von deinem Penis. Würde ich mal machen, so zu Weihnachten oder so. Ja, die Mutter verschenkt mit einem Rahmen. Oh, das wäre schon geil. Wir verschenken unserer Mutter ja mal ein Foto von mir und meinem Bruder, und jetzt einfach unsere Penis eingerahmt in so einen goldenen Weihnachts. Demnächst im Gagreflex-Shop. Haben wir noch was? Ja, ich habe noch eine. Jetzt gehen wir wirklich nochmal tief in die Abgründe rein. Bist du bereit dafür? Voll. Einen herrlichen wünsche ich den zwei Lehrlingen von Herrn Thiel. Folgendes Problem. Ich, 25, wohne seit etwa einem halben Jahr mit meiner Lebensabschnittsgefährtin 23 in einer gemeinsamen Behausung in Erfurt. Vielleicht kennt insbesondere Lars das Problem, selbst in einer längeren Beziehung, ich glaube zwischen 7 und 9 Jahren. Anfänglich zeigt man sich ausschließlich von der besten Seite. Man spielt Barbie und Ken, allerlei Unannehmlichkeiten des menschlichen Körpers werden vertuscht. Doch mit der Zeit schwindet diese Hemmschwelle meist auch unfreiwillig. Mittlerweile hat es sich jedoch eingebürgert, insbesondere bei ihr, mir auch mal ansatzlos ins Gesicht zu pupsen. Ich habe damit ein Problem. Ob es die erste Prise ihres morgendlichen Geschäftsgangs war oder der versehentliche Pups nach einem Döner, ja, das gehört dazu. Doch bei Frauen, insbesondere meiner Liebe, meiner Begierde, meines Sexsymbols himself, ja, das tut weh. Und so schwindet mit der Zeit all die Gelüste, der Schein von Perfektion. Alles im Rahmen, Normalität. Nur pflegen wir beide einen besonderen Humor, und das hemmungslose Ausstoßen von unschöner Luft gehört dazu ihrem Portfolio. Sie findet es eben unfassbar witzig, wenn sie mir mal beim Ausräumen der Waschmaschine einen Wind ins Gesicht fahren lässt. Oder auch beim Sex sich weiter zu öffnen, als es einem selbst lieb ist. Haha, da lacht sie nur. Kein Sorry, kein gar nichts. Aber ich finde es wirklich abstoßend. Vielleicht liegt auch meine Toleranzgrenze unter dem Durchschnitt. Nun habe ich sie nach einer längeren Überlegung darauf angesprochen. Seitdem herrscht dicke Luft. Sie hat einige Sachen zusammengekackt. Und ist zusammengepackt, wollte er wahrscheinlich schreiben. Und ist erstmal zu einer Freundin gezogen. Sie war fassungslos, warf mir Sachen an den Hals, wie: Deswegen willst du kaum noch mit mir schlafen? Was ist los mit dir? Wo wir uns kennengelernt haben, warst du nicht so ein Korinthenkacker? Sicherlich tut uns etwas frische Luft in unserer Beziehung ganz gut. Ich hoffe, die Wogen glätten sich wieder. Da sieht man einmal mehr, wie sich aus einer kleinen Wolke ein Organ entwickeln kann. Nun zur eigentlichen Frage: Kennt ihr den schleichenden Prozess in einer Beziehung, von wo immer mehr Unannehmlichkeiten des Partners zum Vorschein kommen und man letztendlich die Lust auf Sex verliert? Ich glaube, der hat das sehr wohl mitgeschrieben mit diesem Kack. Also da war eine lustige... War richtig geckig geschrieben. Ja, ein Wortkenner, ne? Der mag das Wort in Schrift und Farbe. Also wenn du jetzt noch einen Tweet mit über 1000 Likes hast, dann empfiehlst du dich als Neo-Magazin-Autor, ne? Stimmt, das reicht dann halt schon. Also, ja, jetzt braucht auch keiner hier kommen von den Frauen und sagen, Frauen dürfen nicht und Männer dürfen... Es ist ja wohl selbstverständlich, wenn ein Partner anfängt, beim Sex zu furzen, dass dann wohl alle Dämme gebrochen sind. Und zwar auf mehreren Ebenen sind da alle Dämme gebrochen. Also, das geht einfach nicht, dass man dann irgendwann auch keinen Bock mehr hat auf Sex. Also, klar, es sei denn, du stehst mega auf Fürze und so. Aber bitte, also stell dir vor, du hast gerade Sex und dann furzt dein Partner. Also, es ist ja widerlich. Das kann dir nicht am Arsch vorbeigehen. Das sind Sachen... man sagt ja auch, dass man sich irgendwann dann auch in so einer längeren Beziehung nicht mehr gut riechen kann. Da ist eher das Problem, dass du sie sehr wohl gut riechen kannst und dass das eigentliche Problem ist. Ja. Ich stimme dem völlig zu. Du hast hier so sinngemäß geschrieben, dass natürlich Frauen nicht perfekt sind, aber man will sie ja trotzdem als Sexsymbol sehen und man will nicht diese alltäglichen Probleme haben. Das ist ein schwieriger Ausdruck, aber ich weiß, wo du hin wolltest mit deinem verkümmerten Gehirn. das ist halt schon so, dass Frauen eben diesen Schmetterlingen, die riechen immer gut, die sind schön, man will die nicht über Scheißen reden hören, man will nicht sehen, wie ihnen irgendwie der Rotz aus der Nase läuft oder so, solche alltäglichen Sachen, wo man bei Männern sagt, okay, das ist menschlich, aber bei Frauen will man das eigentlich nicht haben. Da will man nur die gekünstelte, glattgebügelte Version haben. Ja, Frauen sind ja keine Menschen, Frauen sind ja Feen. Frauen sind, ja, ist ja wirklich so. Ja. Deswegen kann ich es völlig verstehen und Pupsen ist nun wirklich etwas Irdisches, was hier auf diesem Planeten entstanden ist. Ja. Aufgrund der hohen Methanansammlung uns von Kühen vorgelebt wurde und von Menschen, Männern übernommen wurde. Das ist was, was man auf Geburtstagspartys als Zwölfjähriger macht. Männer, die mit Achseln dieses Geräusch imitieren. Ja. Das ist halt wirklich typisch männlich und Frauen, bei denen ist das einfach nur abstoßend. Also natürlich ist es, wenn das mal aus Versehen passiert, ist es doch überhaupt kein Problem. Also gerade wenn man zusammen wohnt und sowas, dann passiert sowas ja. Nochmal. Dann ist das nochmal so. Aber sie scheint, ja, also wenn sie dir ins Gesicht voll. Also selbst wenn irgendwie mein Kumpel, selbst wenn Andreas jetzt aufsteht, den ich ja wirklich für eine Ulknudel halte. Und wenn der was Ulkiges macht, nämlich mir ins Gesicht zu furzen, dann würde ich den mir zur Seite nehmen und mit ihm sprechen. Sowas ist auch nicht lustig. Das ist einfach nur, was ist denn das für eine Frau, Alter? Die ist super ekelhaft. Sind wir bei Terrence und Philip oder was? Ja, wirklich, ey, was ist denn mit ihr eigentlich schief gelaufen? Also ich meine, ich habe mal tatsächlich mit meiner ersten Kindergartenbeziehung Schluss gemacht, weil sie aus Versehen gepupst hat, nachdem ich sie gedrückt habe. War für mich dann vorbei, habe ich Schluss gemacht. Also natürlich nicht mit dem Grund. Nachdem sie dich gedrückt hat? Nee, ich habe sie gedrückt. Ein bisschen fest, hat sie gefurzt und dann habe ich eine Woche später Schluss gemacht. Oh, Jesus. Aber nicht natürlich deswegen. Aber das war für mich natürlich der einzige Grund, den ich aber nicht laut aussprechen wollte. Ja, so. Du hast gesagt, Fahrt zur Hölle quasi. Yay. Ja. Oh. Yay. Nee, also ich finde das, absolut abstoßend. Und ich war, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich war ja in einer 8-jährigen Beziehung. Ja, die Fragensteller sagen es jetzt sogar immer schon, damit du ja, gar eben. Nicht davon anfängst. Ja. Eben. Und ich habe das ich finde auch du solltest es natürlich nicht vor deiner Freundin machen und auch ich habe das nicht vor meiner Ex-Freundin dann gemacht. Also so ist, keine Ahnung. Ich finde, ich verstehe Leute in Beziehungen, die sagen, nö, für uns ist es okay, es ist doch nur mal so, lass die Winde wehen, wir müssen doch nicht da mit Bauchschmerzen nebeneinander sitzen. Aber ich finde eben doch, dass man so ein gewisses Knistern aufrechterhalten soll. So. Ja. Also das ist einer der Gründe, warum ich auch immer zusammenziehen sehr vorsichtig beäuge, weil es gibt diesen Moment, wo alles eigentlich schön ist. Man denkt, ja, warum ist man nicht schon eher zusammengezogen? Irgendwie hat doch alles dafür gesprochen. Dann geht sie das erste Mal und muss groß. Im gemeinsamen Badezimmer, was ja immer so hellhörig ist heutzutage. Dann hast du halt, ich habe zum Beispiel kein Radio in meinem Bad, dann ist es irgendwie ein bisschen weird. Dann macht man vielleicht zusätzlich eine Tür zu und man versucht eigentlich das so als normalen Vorgang darzustellen, aber es ist natürlich ein Riesending, weil man weiß, dass sie dir gerade die ganze Schüssel voll macht und du nichts dagegen tun kannst, weil du es dulden musst, weil es normal ist, aber eigentlich wünschst du dir, dass sie rausgehen würde aufs Plumpsklo und ihr Geschäft verrichten würde. Dann machst du einen Fernseher irgendwie lauter, das fühlt sich auch weird an und dann danach irgendwie kommt sie halt raus aus dem Bad, man will sie gar nicht anfassen, weil sie gerade richtig tief drin war in anderen Problemen. Dann geht man manchmal so alibimäßig noch in ein anderes Zimmer, um sich quasi nicht direkt nach dem Bad zu begegnen, also ist alles weird, dann darf man akklimatisieren. Dann darf man eine Viertelstunde nicht ins Bad gehen, weil das wirkt dann auch komisch, um ihr irgendwie zu assistieren und nicht sofort danach. Ich stelle mir vor, sie kommt gerade so aus der Toilette raus und wie so ein Spürhund geht man sofort danach rein. Was hast du hier drin gemacht? Was? Oh, hast du geschissen? Oh. Mega weird, wie sie drauf anspricht. Du hast doch geschissen, oder? Was? Sag mal, du bist so, oder so nach 2 Minuten hingehen. Sag mal, kommst du klar? Was machst du da drin? Und dann brichst du so die Tür auf. Was ist das hier? Ich hol mir den Zweitschlüssel, ja? Nicht, dass du in Ohnmacht gefallen bist. Nee, ich bin am Kacken hier. Oh. Ja, kann ich alles völlig nachvollziehen, aber weißt du, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich war ja 8 Jahre in Beziehung. Oh nee, Leute, bitte. Bitte, Leute. Und irgendwann wird es dann auch so Alltag, dass man sich dran gewöhnt und Er muss es dann einfach in sein Liebesleben mit aufnehmen. So. Mit einbauen. Sex. Warum? Mit ja, einfach mal so furzen. Nicht einfach nur aufs. Vielleicht ist das das Ziel von der Frau. Oh Mann, ey, jetzt haben wir mit so einem Ekelthema begonnen. Jetzt hören wir mit so einem Ekelthema auf. Ich weiß auch nicht. Und dazwischen war auch nur Ekel, finde ich. Ja, eigentlich ist es ein Ekel-Podcast, muss man wirklich sagen. Ich würde es mir persönlich auch nie anhören. Ja, das ist euer Lieblings-Ekel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Ihr könnt uns natürlich jederzeit unterstützen auf Patreon. Mhm. Da könnt ihr unsere Patronen werden, sozusagen, und uns Geld geben, damit wir auch endlich mal uns irgendwann eigene Mikrofone kaufen können. Und vorher können wir natürlich nicht wöchentlich die ganze Nummer machen. Nee. Und gerne auch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Probleme habt, gerne an gagreflexpodcast@gmail.com. Unser guter Sex-Special gibt's auch noch. Das ist nicht in Vergessenheit geraten. Da könnt ihr auch gerne nochmal schreiben, wenn ihr irgendwie eine Frau seid und sagt, was für euch guter Sex, was das für euch ausmacht, wie der Mann performen muss und sollte, was es da für Unterschiede gibt bei den Männern. Das könnt ihr nach wie vor schreiben. Wir sammeln das. Wir haben schon einige gesammelt. Und dann machen wir da eine schöne Special-Folge draus und lesen nur eure Sachen vor, kommentieren das und analysieren das in gewohnter Manier. Und jetzt lesen wir, das ist unser Deal sozusagen mit euch, wieder diejenigen Unterstützer unter euch vor, die uns mit $5 oder $10 unterstützen. Die, die mit $10 uns unterstützen, kriegen im Anschluss an dieser Folge oder die nächsten Tage zumindest noch ein Grußvideo. Und ich möchte nochmal betonen, es handelt sich hier um die Unterstützer der letzten Episode, nicht der aktuellen, weil immer wieder Leute schreiben, warum wurde mein Name nicht vorgelesen. Es liegt daran, dass ihr dann quasi erst neue Patrons seid und jetzt geht es erstmal um die alten. Und zwar ist dabei der Yannick. Danke dir. Dann ist dabei der Patrick Hennig. Fabian Spampinato. Lukas Rauscher. Ey, Jonas, was geht denn? Danke. Bonaventura Sözfleisch. Alex Thumann, geil. Alex Thumann, geil. André K., was geht? Trombonesses, $5, geil. Jörn Zerhusen, dankeschön. Sarah Luig. Dankeschön. Dominik S. Eduard Kacke. Alexander Hofmann. Steffen. Explorer 7. So, das war jetzt eine Frau. Wir müssen mehr Frauen auf unsere Seite kriegen. Aber hier bei den $10 Reward-Leuten ist natürlich auch noch eine Frau dabei. Jetzt erstmal danke, Chimpanzee! Danke, Funk Elstner. Oh, nice. Ein sehr guter Name. Sehr gut, sehr gut. Oh, ist aber auch der gute alte Unterstützer, der jede Woche einen anderen Namen hat. Stefan Fritsch, danke dir. Dann die Evelyn Schütz, danke für deinen Support. Und natürlich Geribor. Also ihr kriegt später dann noch ein Video von uns. Ja, der dazu übergegangen ist, der Geribor uns selbst schon Videos zu schicken. Ne? Also was haben wir da losgetreten? Also ich finde auch seine Videos wesentlich unterhaltsamer als unser Podcast. Also, vielen Dank an alle Unterstützer. Ihr könnt das natürlich jederzeit tun. Und folgt uns auf Twitter. Wir haben beide einzelne irgendwelche Accounts und so. @verlegen, @Lars-Erik Pausen, Linkstagram. Und Lars-Erik Pausen auf Instagram. So. Und ich würde sagen, Das waren eure Fragen, ne? Und das waren unsere Antworten. Hey, hat geklappt! Hey, wir reiten da, wo wir nicht reiten können. Also bis nächste Woche oder übernächste sowas. Bis dann. Ciao. Ciao. Reflex.